Die meisten Verben, die das Wetter beschreiben, werden mit dem unpersönlichen es konstruiert. Sicher kennen Sie schon diese Verben. Es regnet. Es schneit. Zu den Verben gibt es auch passende Nomen. Der Regen. Der Schnee. Kennen Sie auch diese Wetterverben? Wiederholen Sie sie nach dem Signal. Sie hören danach, zu welchem Nomen sie passen und die Erklärung dazu. Es stürmt. Das Nomen dazu heißt der Sturm. Ein Sturm ist ein sehr starker Wind. Es nieselt. Das Nomen heißt der Nieselregen. Das ist ein leichter, feiner Regen. Es hagelt. Das Nomen heißt der Hagel. Das ist Regen mit harten, kleinen Bällen aus Eis. Es graupelt. Das Nomen heißt die Graupel. Graupeln sind sehr kleine Bälle aus hartem Schnee. Der Graupelschauer. Das ist ein kurzer, starker Regen mit Graupeln. Es blitzt. Das Nomen ist der Blitz. Das ist ein Lichteffekt bei Gewitter. Es donnert. Das Nomen heißt der Donner. Das ist ein sehr lautes Geräusch, das man nach einem Blitz hört. In Deutschland kann es viel und stark regnen. Vielleicht gibt es deshalb in der Umgangssprache viele Synonyme dafür, wenn es stark regnet. Zum Beispiel gießen. Schau mal, wie es draußen gießt. Oder schütten. Ja, es schüttet schon seit Stunden. Alle Verben, die Sie gerade gehört haben, bilden das Perfekt übrigens mit haben.